Anlässlich des ersten Jahrestages des Besuches vom verehrten Marschall Kim Jong-un in der Fabrik für Anstrichstoffe Songyong fand am 11. August eine Gedenkveranstaltung statt. Auf der Veranstaltung verwies der Referent, dass der verehrte Marschall Kim Jong-un im August zu C-105 2016 den neuen Produktionsprozess für Acryl-Anstrichstoffe besichtigt und dabei der Fabrik den Weg erhellt habe. Sein Besuch sei ein bedeutsamer Anlass von epochaler Bedeutung dafür geworden, unter dem Banner der Priorität der Selbsthilfe und eigenen Stärkung die Selbstständigkeit der Herstellung von Chemieprodukten wie Acryl-Anstrichstoff auf einem hohen Niveau zu verwirklichen und dadurch die Volkswirtschaft weiterzuentwickeln, betonte der Referent.